Ihr Ausruf darin wird sein, Preis sei dir, o Allah, und ihr Gruß darin, Friede. Und ihr abschließender Ausruf, alles. Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner.